Fischers. Das Fritze Fisch. Fische. Ja, ich glaube, das ist der Sinn von so einem Zungenbrecher, dass man ihn in Zeitlupe sagt. Genau. Ganz langsames Denken. Ja. Schneckentempo. Hallo, Maren. Oh Gott, stell dir vor, wir machen die ganze Folge so. Das können wir bei L wie langsam können wir das machen. L wie langsam, ja, aber heute sind wir ja bei F wie Freitag. Fun Freitag. Ja, wie geht's? Geht sehr gut, danke. Und dir? Sehr schön. Ja, auch. Es ist Freitag, ne? Da ja. Habe ich Fun. ja. Und ja, F, ne? F. Auch so ein komischer Buchstabe. Aber du hast das F gegen jeden Buchstaben. So ein bisschen, außer gegen das M. Das M mag komisch. Ja. Ja, aber F. Naja, werden wir gleich noch zu kommen. Aber bevor wir zu unseren Kategorien übergehen, haben wir was anderes mit F. Genau, schieben wir noch was anderes mit F vorher zwischen. Nein, das sagt man so nicht. Das klingt seltsam. Also nochmal von vorne. Nee, also vorher beschäftigen wir uns noch mit einer anderen Kategorie außerhalb unserer offiziellen. Ja. Nämlich F wie Fanpost. Ja, wir haben unseren ersten Fanbrief erhalten. Es ist ja schon eher eine Fanbewerbung. Ja. Also, das ist ja hier schon ziemlich offiziell, was wir bekommen haben. Es ist sehr offiziell und es hat uns sehr gefreut, das zu erhalten. Ja, sehr. Ja, unser treuer Hörer Sebastian, ich sage jetzt einfach mal, dass er ein treuer Hörer ist. Ich glaube, alle Hörer, die wir haben, sind treu, weil so viele sind es nicht. Und die wir haben, das sind aber wahre Fans. Die bleiben. Die bleiben für immer, bis zum Z. Genau. Ja, der hat uns fast schon als eine Bewerbung geschickt, ne? Weil er gerne mal Gast bei uns wäre. Ja, also er hat wirklich geschrieben, Bewerbung als Podcast-Gast. Podcast-Gast, das ist auch ein gutes Wort. Podcast-Gast. Ja. Ja, und weil wir diese Bewerbung so schön finden und wir uns sehr darüber freuen, lesen wir die einfach mal vor, ne? Würde ich sagen. Also sie ist erstmal adressiert an Frau Meeresmaren und Frau Saskia. In der Podcast-Allee 2 zwischen Deutschland und Schweiz. Also, ich meine, wenn das nicht ankommt, ne, dann ja. Weiß ich es auch nicht. Also ab jetzt alle Fanpost bitte an diese Adresse schicken. Genau, also auch wenn ihr Autogrammkarten wollt, das kriegt ihr auch über diese Adresse. Aber einen frankierten Umschlag mitschicken, dann bitte. Kommen die auch wieder zurück. Ja. Genau. ja, also Bewerbung als Podcast-Gast. Alaaf und? Grüß dich. Sehr geehrte Damen. Durch die Telegram-Gruppe Das Podcast-UFO wurde ich auf Sie als Person aufmerksam. Als ich dann auch noch von Ihrem Projekt erfahren habe, dass Sie beide einen Podcast zusammen aufnehmen wollen, war für mich klar, dass ich als Gast bei Ihrem Projekt mitwirken möchte. Diesen Wunsch habe ich in der von Ihnen gegründete Telegram-Gruppe Sächsisches Meer bereits geäußert. Da Sie mir dort die Chance einer Bewerbung eingeräumt haben, verfasse ich nun diese Zeilen. Wenn Sie meinen Lebenslauf, okay, ich kann nicht gut lesen, wie Sie meinem Lebenslauf entnehmen können, handelt es sich um einen handelsüblichen Lebenslauf, den man auch für Bewerbungen verwendet. Auf der letzten Seite habe ich allerdings meine Interessen und Hobbys angegeben, damit Sie sich ein kleines Bild von meinem Privatleben machen können. Darüber hinaus sollen meine Beiträge in beiden Gruppen Ihnen ebenfalls die Möglichkeit Darüber hinaus sollten meine Beiträge in beiden Gruppen Ihnen ebenfalls die Möglichkeit gegeben haben, einen Eindruck über mich bilden zu können. Da fehlt doch ein Wort, oder? Ich weiß, was er sagen will. Aber ja. Der Sinn ist verständlich. Ja. Ich sehe mich selbst als einen intelligenten, humorvollen und selbstbewussten, in Klammern jungen Mann, der offen, direkt und ehrlich ist, jedoch aber auch empathisch, hilfsbereit und sich zu benehmen weiß, wissend, wenn es nötig ist. Ich war von der ersten Folge an begeistert von Ihrem Podcast-Konzept und glaube, dass meine Person eine Bereicherung für Ihre Sendung ist. Auf Ihre Rückmeldung freue ich mich jetzt schon sehr und stehe Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Sebastian. Ich muss sagen, die Siezerei lässt mich sehr alt fühlen. Ja, da hast du recht. Aber es ist förmlich und höflich. Auf jeden Fall. seine Hobbys, Interessen und Hobbys, die ja im Lebenslauf dann stehen, werde ich auch nochmal schnell vorlesen. Und zwar sind das zwei Sachen mit F, nämlich Fußball und Fitness. Richtig. Ich dachte, du sagst jetzt was Schweinisches. Aber gut. Noch etwas mit F. Ach stimmt, das habe ich übersehen. Genau, also dann kommt erstmal noch Bouldern, dann kommt Filme und Serien. Frage ich mich, ob er Filme und Serien gucken, machen, produzieren. Er meint wohl eher gucken, ne? Ich würde sagen, wir werden ihn das fragen. Oh ja, schreibt schon mal Fragen auf, die wir sammeln für ihn. Kochen, Sauna und Wellness und Reisen. Also Sebastian, du bist unser Mann. Für wann auch immer. Genau. Wir werden uns privat mit dir in Kontakt setzen und ausdiskutieren, in welcher zweiten Folge, also von welchem Buchstaben wir dich nehmen werden. Genau, weil jetzt in der ersten Runde sozusagen, in den ersten 26 Buchstaben, bleiben wir erstmal gastfrei. Möchten wir alleine sein. Genau, da sind wir schon mit uns beiden genug überfordert, ne? Brauchen wir nicht noch einen Dritten. Ja, deshalb genau, in der zweiten Runde, wenn es dann wieder von vorne anfängt, werden wir die Sache mit Gästen angehen. Wird Sebastian unser Special Guest sein. Genau. Ja. Ich freue mich drauf. Was er allerdings nicht mitgeschickt hat, ist eine Sprachprobe. Also, es wird eine Überraschung sein, ihn zu hören. Ach so, du meinst seine Stimme. Ja, das stimmt. Aber ist es immerhin ein Mann? Also, wenn wir dann zu dritt reden, ist es schon mal einfacher, uns alle auseinanderzuhalten, weil man hat jemanden, der aus der Schweiz kommt, mich und einen männlichen Menschen halt, ne? Dann kann man es ganz gut auseinanderhalten. Das stimmt. Ja, Sebastian, vielen Dank, ne? Ja, vielen Dank für deine Mühe. Genau. Wahrscheinlich macht er sich nicht so beliebt bei den anderen, weil er hat die Latte ganz schön hochgesetzt. Wollte ich gerade sagen, ne? Also wenn die anderen jetzt irgendwie, die können jetzt nicht einfach nur um die Ecke kommen und sagen, hallo, ich will mitmachen. Ja. Ne, die müssen sich schon was einfallen lassen. Auf jeden Fall. Alles andere wäre unter Niveau ab jetzt. Auf jeden Fall, ja. Ja. Dann können wir doch direkt starten, ne? Also, beziehungsweise genau. Du kannst die Fakten zum F. Ich werde loslegen. Ja, der F ist, Du machst dir gar keine Mühe mehr, das richtig zu sagen, ne? Du sagst einfach jetzt immer der. Das ist jemand, der irgendwie Deutsch lernt und halt die Artikel nicht weiß, der einfach immer konsequent immer der sagt oder immer das. Egal. Maren, ich fühle mich leicht gemobbt von dir. Es tut mir leid. Nee, eigentlich tut es mir nicht leid. Wir sind mittlerweile schon bei Folge F angekommen. Also langsam solltest du wissen, dass es immer das. Ja. Nein, okay. Ich finde das halt ein bisschen langweilig. Das ist so neutral. Der oder die ist ein Statement. Und ich finde, okay, die Buchstaben sind es wert, benannt zu werden, und zwar nicht nur so. Aber du findest, die sind alle eher männlich? Ja. Finde ich nicht. Also, können wir noch. Ja. Ich würd dann schon die S sagen. Die M und die S. Nee, also das, nee. Tut das ein bisschen weh? Ein bisschen, ja. Okay. Also ich sage einfach F. Fakten F. kein so häufiger Buchstabe, nämlich nur der 18. häufigste. Also, na, ja, kann sich noch steigern, ne? Würde ich mal sagen. Wobei, weißt du was? Ich habe mir nämlich überlegt. Früher hat man ja viel mehr noch mit PH geschrieben. Was jetzt zu einem F umgewandelt wurde, also Foto etc. Das heißt, der F holt ja wirklich auf. P das und stimmt, H ja. lassen nach. Eigentlich also, schon. Ne? Und der F, eigentlich hätte ich nachschauen sollen, wie es vor 50 Jahren war, wo der dann stand, an welcher Stelle. Ja, schön wie du präsentierst, was du nicht gemacht hast. 1,6% übrigens Häufigkeit durchschnittlich. Ja, Häufigkeit. Genau. Dann schneller Übergang. Dann haben wir das Fingeralphabet. Und das, keine Ahnung, wie die da drauf gekommen sind für den F. Und zwar, Zeige und Daumen, also Zeigefinger und Daumen, so zu einem Kreis formen und die anderen drei Finger parallel dazu gestreckt nach oben zeigen. Sagen so Taucher nicht unter Wasser, dass bei ihnen alles okay ist? Ist es diese Bewegung? Ja, also dieser Kreis, so dass alles okay ist. Das sieht doch genauso aus wie das D, oder nicht? Zu hochstrecken. Nee. Wie sah denn das D noch aus? Ich finde, es sieht aus wie ein D. Ja, ja, kann okay, sein. Ja. Aber es ist der F. Ist halt so, ne? Etruskischen Alphabet, was wir ja alle kennen, ne? Wird der Buchstabe nicht als F geschrieben, sondern als 8. Also sieht halt aus wie eine 8. Sie sagen ja nicht 8, aber also ich gehe davon aus, sie sagen nicht 8, aber ja, das fand ich noch witzig. Und F ist der vierte Ton in der C-Dur-Tonleiter. Ah ja, das stimmt. Kannst du die Tonleiter? C, D, E, F, G, A, H, C. Oh! Aber ich habe auch mal im Chor gesungen. Es wird ja eh gewünscht, dass wir mehr singen. Das stimmt, ja. Wobei jetzt, wo ich das gesagt habe, denken sich alle... Gott. Die Stimme ist nicht schön. Deshalb war ich ja auch nur im Chor, ne? Weil im Chor singst du mit vielen Leuten, da fällt es nicht so auf, wenn man nicht so eine schöne Stimme hat. Ja, aber wenn du im Chor dann immer noch die Solo-Einlage gesungen hast, dann... Nee. Nicht. Nee. Aber glaubst du, findest du meine Stimme eher hoch oder eher tief? Die Sprechstimme wird eher tief. Also, ja. Ja, meine Gesangsstimme war auch tief. Das tiefste, was ist... Der Bass? Nee, das nicht, aber alt. Also das Tiefste, was es bei den Frauen gibt. Okay. Ja. Ja, auch die braucht es. Ja, vor allem macht es auch viel mehr Spaß, als so ganz hoch zu quietschen. Das hört sich dann gar nicht mehr schön an. Tief kann man viel schöner sehen. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja. Das nebenbei. Ein kleiner Exkurs. Wir werden schauen, ob wir es heute noch einbinden können. hast du noch mehr Fakten? Nee, das war alles. Ja, dann können wir doch eigentlich direkt starten, oder? Ja, und ich ziehe die erste Kategorie. Es sind halt nicht mehr so viele übrig, ne? Aber aber wir wollen jeder Rubrik eine Chance geben, gezogen zu werden. Genau. Da haben wir F wie Farbe. Oh, Flieder. Oh, okay. Ja. Das ist ja so hellviolett, wenn ich es richtig... Ja, ich sehe es auch gerade vor mir. So ein ganz helles Lila. Genau. Ja, irgendwie so. So wie ich mir die Wohnung nie streichen würde, aber die Farbe sonst finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Aber ja, ich weiß auch nicht, wo ich die Farbe so überhaupt benutzen würde. Weil Flieder ist noch schwächer als Lavendel, oder? Glaubst du? Aber Lavendel geht ja auch so ein bisschen mehr ins Bläuliche. Oder? Ja. Also... Und Flieder mehr? Flieder so ein bisschen mehr ins lila, rosane, so, würde ich sagen. Aber nimmt wahrscheinlich auch jeder anders wahr. Stimmt. Ja, ist so eine ganz nette Farbe, aber ich würde mir, glaube ich, keine Kleidung in Flieder kaufen. Ich würde mir auch die Wand nicht in Flieder streichen. Also weiß nicht, wofür ich die nutzen würde in meinem Alltag. Flieder. Ja, ich auch nicht. Ich google gerade mal den Vergleich von Flieder zu Lavendel. Ja, Lavendel ist schöner. Lavendel ist schöner? Ebenso satter. Ja, satter. Okay. Genau. Und deine Farbe? ja. Ah, doch, so viele. Ja. Ja. Feuerrot. Oh. Da kann man sich so würde ich mir die Wohnung streichen. Oh Gott, ja. Wenn du aggressiv sein willst, dann ja. Ja, gell, ich bin von Sternzeichen Stier. Ah, siehste, also. Perfekt. Ja. Ja, Feuer, ja, da kann man sich auf jeden Fall schon mal direkt was drunter vorstellen, so Feuerrot, ne? Aber, ja, ich weiß auch nicht, also ich habe früher, wenn man so klassisch gefragt wurde, was deine Lieblingsfarbe, habe ich immer Rot gesagt. Okay. Ich würde mir und halt heute? Auch genauso keine Wand in Rot streichen und ich kaufe mir auch sehr wenig Klamotten in Rot. Deshalb weiß ich auch nicht, wo ich so Rot in meinem Alltag mal wieder habe. Aber also ja, ich finde Rot schon schön, so schön anzugucken. Letztens war total seltsam, eigentlich müsste das, also letztens war auf der Straße, ist auch egal, letztens war auf der Straße so ein Blatt von einem Baum und das war so richtig knallrot. Und das sah so schön aus und ich dachte eigentlich, das wäre im Herbst so, aber das war halt so im Januar. Okay. Ich weiß nicht, wo dieses Blatt herkam. Das ist speziell. Vielleicht war es auch eher kein echtes Blatt und es war einfach nur Müll. Und ich habe es nicht erkannt. Oh. Weiß ich nicht. Nee, aber so, cool. Ja, Feuerrot. Na gut, bei Rot, ja, ja. Wir müssen ja bei Feuerrot bleiben, ne? Das ist schon fast mir ein bisschen too much. Ja. Ein bisschen zu viel, aber... Meine Küche ist ganz rot. Ah. Okay, ja, sowas ist ganz cool. Also so die, ja, so die Schränke und so. Genau, die Schränke sind eher so ein Mattrot, mhm. aber sonst, die Küchengeräte habe ich auch alle rot gekauft. Und das ist dann eher so in Richtung Feuerrot, also halt okay. so knallig. Aber wie ja. lustig, weil unsere Küche ist halt alles so in Türkis. Ah. Also, ja, so in, ja, oder so ein, ja, so ein helles, ja, Türkis, so ein helles. Und wir haben irgendwie ja. angefangen mit dem Kühlschrank. Und dann hat mhm. sich das so aufgebaut. Dann haben wir einen Toaster in der Farbe gekauft. Dann haben ja. wir Pfeffer- und Salzstreuer in der Farbe gekauft. Dann haben wir so ganz viele, also ja, so Küchengeräte, also alles so, so Kleinigkeiten. Dann so eine Kelle, genau. also alles in dieser Farbe. Und ja. das ist bei dir alles rot. Das ist lustig. Ja, ja. Ich habe dann auch so schrittweise aufgebaut. Wobei ich muss sagen, ich, also in der Schweiz hat man ja die Küchen. Man muss die nicht selber. Einbauen. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob du die, Wohnung. Also du hast die nicht selber ausgesucht, sondern die war schon drin. Nee, okay. genau. Und am Anfang dachte ich so, uff, rot. Ja, ja was mache ich damit? Aber eben, es ist ein schönes Rot, also mit dem man arbeiten kann. Ah, okay, gut. Es ist gut. Nicht so ein Knalllackrot oder so. Ja, okay. Das, ja, und mittlerweile bin ich total happy, also ich finde es, mir gefällt es. Ja, ich hoffe einfach, falls ich mal umziehe, das ist, dass dann alle meine Küchengeräte reinpassen farblich. Ah, stimmt. Na gut, aber meistens, mhm. wenn Küchen eher so weiß oder grau sind, dann kannst du es ja ganz gut kombinieren. Das stimmt. Die darf jetzt ja. natürlich nicht irgendwie, ja, blau oder grün oder so sein. Dann sieht es wahrscheinlich ein bisschen bunt aus. Das heißt, die Küchen sind da immer, also du kannst gar, hast gar nicht die Möglichkeit, die mitzunehmen? Nein, nein, die sind installiert. Aber das finde ich eigentlich auch gut. Also, ich weiß nicht, eben weil ich es halt auch nicht kenne, aber die Vorstellung, eine ganze Küche zügeln zu müssen, ja. finde ich so. Ja. ja, hier hat man halt immer so die Möglichkeiten. Bei uns war jetzt zum Beispiel keine drin, aber es gibt ja. halt auch, ja, wo du die vom Vormieter dann irgendwie abkaufst. Mhm. Gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber ja, ich, es, ist schon es ist schon nervig, wenn keine drin ist. Ja. Aber ja, hat so alles seine Vor- und Nachteile. Das stimmt, das stimmt. Wieder ein Länderunterschied aufgedeckt. Ja, sollen wir nächste weitermachen? Die Farben sind, ja, gut. sind durch. Ausgiebig besprochen ja. worden. Gut, ich ziehe. Und es ist eine Peinlichkeit mit F. Ich denke dasselbe. Ich denke gerade gar nichts. Mir fällt gerade gar nichts ein. Was denkst du denn? Eben. Leere. Ach so. Warte, eine Peinlichkeit, also ich meine, Peinlichkeit kann ja auch alles sein, ne? Also es kann ja, kann einem ja das unterschiedliche stimmt. Sachen peinlich sein. Gut, was ganz, ganz Plakatives. Der Furz. Ja, okay. ja. Immer unangenehm. In der Öffentlichkeit, ja. vor fremden Leuten, auch vor nicht fremden Leuten. Ja, das stimmt. Ja. Möchtest du das noch weiter ausführen? Ich glaube, es ist okay. Okay. Ja, oh Mann, jetzt hast du schon eine Antwort vorweggenommen. Jetzt muss ich noch überlegen, was mir noch einfällt. Entschuldigung. Vielleicht, also es ist vielen Leuten, glaube ich, peinlich. Auch wenn, mhm. also ja, also die Rede ist von dem Fahrradhelm. ja. Der Fahrradhelm, der hat irgendwie so ein schlechtes Image. Ne? Also nicht schlechtes Image, sondern stimmt. also vom Image her, was er leistet, ist ja, finden das, glaube ich, alle gut. Ja. Aber du siehst halt immer irgendwie ein bisschen trottelig damit aus. Mhm. Und irgendwie, ja. Ja, er ist halt schon, wenn man sich morgens irgendwie frisiert und dann den Fahrradhelm aufzieht und damit eine halbe Stunde radelt, dann ist die Frisur nachher auch futsch. Ja, und ich glaube irgendwie... Alle finden das so ein bisschen peinlich, aber wenn es jemand benutzt, denken sich alle auch voll mhm. gut, dass der, also dass der das macht. Weißt du, das ist irgendwie ja. total seltsam, ja. weil an sich, wenn ich jetzt jemanden mit Helm sehe, so, also kommt immer auf die ja. Situation an, ne? Wenn er Fahrrad fährt, ist das in Ordnung, wenn er spazieren geht, dann ist es nicht in Ordnung. Aber beim Fahrradfahren den Fahrradhelm tragen ist natürlich voll okay, ne? Und da denkt man sich ja auch nichts Komisches bei oder lacht jetzt nicht irgendwie jemanden aus, ne? Aber irgendwie hat das immer so ein bisschen was Peinliches, finde ich. Weiß auch nicht. Ja. Fährst du Fahrrad? Ja, aber also jetzt im Moment, jetzt ist mir noch zu kalt, aber wenn es jetzt so ein bisschen wäre, wobei ich bin letztens gefahren und dann habe ich bemerkt, dass mein Reifen platt ist, dann habe ich geschoben. Oh. Das war also eine ganz tolle Fahrt. aber ich habe keinen Helm. Hast du einen? Ich habe einen, aber ich bin schon sehr, sehr lange kein Fahrrad mehr gefahren. Aber wenn, dann würde ich ihn tragen. Ja, wollte ich gerade fragen. Ja, man muss sich auch erstmal wahrscheinlich überwinden, einen zu kaufen. Weil ich wüsste nicht, in welche. Ja, also ja. Ich glaube, die meisten Leute kaufen sich erst einen, wenn irgendwie ihnen mal was schon mal passiert ist. Oder sie irgendwie jemanden kennen, dem was passiert ist. Ja, ja, oder, sie Kinder bekommen. Ja, oder das, genau. Oder es sind halt wirklich richtig, richtig schlaue Leute, die einfach sagen, ich kaufe mir jetzt einen Fahrradhelm. Aber ja. Ich glaube, bei vielen ist es so, dass erst irgendwas passieren muss. Was natürlich nicht gut ist. Stimmt. Stimmt. Was ich faszinierend finde, ist eigentlich auf der Skipiste. Mhm. Da war es vor 20 Jahren auch noch nicht so üblich, dass man einen Helm trägt. Ja. Aber mittlerweile sehe ich wirklich kaum noch jemanden, der keinen hat. Und es fällt eben auf, wenn jemand keinen trägt, sondern ja, nur so eine normale Mütze oder gar nichts. Ja, das also stimmt. Das finde ich faszinierend, dass dort hat es irgendwie funktioniert. Ja, stimmt. Aber irgendwie, ja, ich glaube, also ich fahre jetzt nicht, du fährst wahrscheinlich regelmäßiger Ski als ich. Ich glaube, ich war das letzte Mal vor, ja, nee, 15 Jahre sind es nicht, aber schon, nee, so jung war ich nicht. Wie alt war ich denn da? Ja, so 10 Jahre vielleicht. Da hatte auch niemand einen Helm. Also da hatte wirklich niemand einen. Außer so, also ganz vereinzelt oder vielleicht mal so kleine Kinder irgendwie. Mhm. Aber sonst, aber jetzt glaube ich, ja, jetzt, wenn ich irgendwie mal Fotos oder von Freunden oder irgendwas höre, dann haben auch echt immer alle einen Helm. Aber beim Skifahren, ja, das ist, na gut, das kann man jetzt nicht sagen, ob das gefährlicher ist oder weniger gefährlich als Fahrradfahren, ne? Aber es macht schon Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn, ja. Und es gibt halt auch warm. Das stimmt. Im Wind. Also es, von daher, ja. Und da ist die Frisur auch nicht ganz so wichtig, ne? Genau, und man trägt ja dann auch noch die Skibrille. Ja, was eben, genau. Auch praktisch ist, wenn man sie mit dem Helm kombiniert. Das stimmt, ja. Ja. Aber es ist mir gerade so in den Sinn gekommen, ja. Ja, das stimmt aber. Dass dort eine Wandlung stattgefunden hat. Ja. Vielleicht passiert es ja auch noch auf den Straßen. Ja, vielleicht. Nächste Kategorie. Zettelchen. Ich mache schon mal hier die eine raus, die du gerade hattest. Ja. Es werden immer weniger und ich muss mal wieder die Augen zumachen, weil ich schon wieder alles sehen kann hier. Was nehme ich? Ich nehme das. Es ist das Musikgenre. Also Musik, hat mir das so genannt? Musikgenre? War es nicht Songkünstler? Ja, das gibt's auch noch, das habe ich auch noch. Aha, haben wir aber mehrere, wir schlauen Füchse. okay, aber Musikgenre würde ich, ja, die Fado. Was ist das? Diese portugiesische Musik, die ganz, ganz, ganz, ganz, ganz traurig ist. Okay. So, ja, so ganz traurige Musik. Wie heißt das? Fado. Das habe ich noch nie gehört. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und ich hoffe auch, dass man es mit F schreibt. Ja, okay. Das Fado. Sagt mir gar nichts. Ja, es ist so, ja, einfach sehr, sehr melancholisch. Okay. Aber viel mehr kann ich dazu auch. Ich wollte gerade sagen, ist gut, dass wir einfach irgendwas. Ich höre sie nicht. Ja, dass wir einfach irgendwas aufzählen, aber überhaupt nicht wissen, was das dann ist. Oder irgendwas dazu sagen können. Genau. Ja, ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob es das gibt. So, doch, gibt es glaube ich schon, ne? So Funk? Oder denke ich mir das gerade aus? Ja. Nee, ne? Das gibt's irgendwie. Ich weiß aber nicht, was das ist. Vielleicht eine Mischung aus Folklore und Punk? Ja, ich google jetzt mal kurz, weil ich es gerade nicht weiß. Ah, es ist ursprünglich ein afroamerikanischer Musikstil aus den 1960ern. Ah. Aus Soul, Blues, Jazz, ja, also irgendwie alles so ein bisschen. Okay. Ja, wobei, ja, Soul Jazz ist ja eher so ein bisschen, ne? Ja, doch, ja, so Funk ist so groovig irgendwie. Ja. Ja, ist wieder sehr ergiebig, die Kategorie. Total. Aber vielleicht gibt's. Aber eben, Folklore wäre auch was gewesen. Ich überlege gerade, ob es vielleicht noch irgendwas viel offensichtlicher. Ja, stimmt. Noch was Einfacheres gibt. Zählen Karnevalslieder zu Folklore? Nee. Nein, nein. Nein, nein. Da gibt es klare Grenzen. Ja. Also wir nutzen jetzt diese Rubrik nicht, damit du etwas singst. Ja, ich kann dir auch nichts vorsingen. Weder in Funk, noch in, was du da gerade gesagt hast, noch Folklore. Kann ich alles nicht. Aber ich habe es versucht. Ja. Ich habe es versucht unterzubringen. Vielleicht kommt ja noch eine andere Kategorie. Genau. Willst du damit sagen, dass ich ziehen soll? Ja, ich glaube schon, bevor wir hier uns anschweigen. Gut. Ah, sehr passend zur Kategorie, die wir hatten. Brauche ich jetzt ein Instrument von dir? Gott, das bleibt immer auch diese Musik. dann sage ich Flöte. Ja, bravo. Juhu. Habe ich nämlich... Danke, dass du das nimmst, was du auch sagen wolltest. Oder? Gibt es noch? Ja. Ja, egal. Sprich du zuerst. All deine Erfahrungen. Ja, ich habe in der Grundschule Flöte gespielt. Also Blockflöte. Oh. Wie irgendwie jedes Kind bei mir im Freundeskreis und weiß ich nicht, alle haben irgendwie Flöte gespielt. Obwohl das irgendwie, okay. Oh, das ist schon, wenn es schief ist, hört sich das schon echt schlimm an. Ja. Wenn du da nicht die Töne triffst. Definitiv. Aber ich war in so einem, wie heißt das denn? So Musik, ne, Musikschule, nennt sich das so? Ich weiß gerade nicht. In der Grundschule, wo man halt dann Flöte gespielt hat und halt auch so Lieder gesungen hat und so, also alles ein bisschen, ja. Warst du dort auch im Chor? Oder nee, im Chor war ich dann später auf dem Gymnasium. Also, ach so. Da war ich, als ich dann älter war, also ab der, so von 13 bis 19 ungefähr, war ich, glaube ich, dann im Chor. Mhm. Und Flöte war halt Grundschulalter, also da war ich noch sehr klein. Mhm. Und ich kenne auch irgendwie niemanden, der noch länger als Grundschule Flöte gespielt hat. Irgendwie sind, entweder haben alle also aufgehört oder sind auf ein anderes Instrument umgestiegen, aber ich habe noch nie dann irgendwie jemanden gehört, der Flöte spielt, so mit 20 oder so. Also vor allem nicht Blockflöte, nee, Querflöte. Genau, Querflöte, genau. Stimmt, das haben noch ein paar gemacht, Querflöte, ja. Ja. Das hört sich dann auch ein bisschen schöner an als so eine Blockflöte. Am coolsten fand ich immer, die Blockflöte so zu reinigen mit diesem... Kannst du die so aufschrauben, den oberen Teil so abschrauben. Stimmt. Und dann kannst du da so deine Spucke raussaugen. Das hat am meisten Spaß gemacht. Hast du auch Flöte gespielt? Nee, Flöte nicht. Schade. Ich hab ein anderes Instrument gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verraten will, weil vielleicht kommt ja die Rubrik dann nochmal. Oh, na gut, okay. Oh. Na gut, dann nicht. Dann ist nee, aber spannend. Flöte kann ich leider nicht, genau. Hm. Oh, aber ja, mir fällt gerade noch ein anderes ein. Aber ist dir noch eins eingefallen? Ist Fagott ein Instrument? Ja. Aber ich weiß, gut, grad, dann nehme ich das. Ja, dann erzähl uns doch mal was dazu. Du, weißt du was? Ich erzähle dir gleich ganz viel dazu. Ja. Moment. Googelst du heimlich? Na gut, ich gebe zu, ich habe es auch gerade gegoogelt und es ist eigentlich auch wie eine Riesenflöte. Das finde ich immer so verrückt bei solchen Instrumenten, wie man so darauf kommt, das lernen zu wollen. Weißt du, also, weil es gibt halt so klassische Sachen, irgendwie wie Gitarre, Klavier und vielleicht auch noch so Trompete oder irgendwie sowas. Aber dann irgendwie sozusagen, ich spiele jetzt Fagott. Wenn das so mein 8-jähriger Sohn sagen würde, würde ich mir denken, was? Was kannst du mir nochmal kurz sagen, wie das aussieht? Also finde ich, oder meinst du, dann spielt davor irgendwas anderes und dann entwickelt sich das so? Oder? Vielleicht, oder man, ja gut, nee. Fagott ist jetzt auch in keinem coolen Musikstück oder so. Ja, stimmt. Vorhanden, oder? Nee. Aber andere Frage, wie kommt man dazu, dieses Instrument Fagott zu nennen? Das stimmt auch, ja. Das ist, steht da nichts auf der Wikipedia-Seite? Die Wikipedia-Seite ist ziemlich lang. Okay, Mist. Der Name des Instruments ist aus dem italienischen Fagotto entlehnt und als solcher seit dem frühen 16. Jahrhundert nachweisbar. Okay. Aber es ist nicht ganz klar. Italienischen bedeutet Fagotto auch reisig. Reisig? Was auch immer das bedeutet. Instrument, mehrteilige Bauart. Also, weil es sich in mehrere Teile zerlegen und wie ein Reisbündel zusammenpacken lässt. Hm. Okay, also ist schon sehr weit hergeholt, oder? Ja. Das klingt doch irgendwie sehr seltsam. Sehr weit hergeholt. Das ist doch erfunden. Das ist Quatsch. Ja, das glauben wir nicht. Ja. Aber du hast gesagt, dir ist noch ein anderes in den Sinn gekommen. Ja, der Flügel. Ah ja, stimmt. Ja. Ah, das ist schön. Ja. Ich mag Flügel, Konzertflügel. Also Instrumente, ne, ist echt, die Kategorien heute sind alle, nee. Sagen wir jetzt nicht jedes Mal? Weißt du, was mir fehlt? Ich weiß, was mir fehlt. Mir fehlt das Essen. Was fehlt dir? Mir fehlt das Essen einfach. Bisher konnten wir in keiner Kategorie über Essen reden. Wir sind nicht authentisch. Nee. Instrumente sind einfach nicht unser Ding. Nee, das ist einfach nicht unser Musik Gebiet. Musik ist nicht unser Ding. Wir kennen uns da nicht aus. Wir wollen essen. Wir kennen uns nur mit Essen aus. Alle anderen Sachen müssen wir immer nebenbei googeln. Ist doch doof. Aber ja, ist mir irgendwie gerade, ist mir gerade irgendwie zu musikalisch. Also auch wenn ich Musik mag, aber ich kenne mich mit Instrumenten halt nicht so aus. Stimmt. Doof. Aber ja, vielleicht dann in einer zweiten Rubrikrunde einfach nur noch, also Frucht, Gemüse, ja. Tiefkühlware, Süßigkeit, Gebäck. Ja, alles was wir so. Milchprodukt. Ja, oh genau. Ja. Sehr gut. Es wäre ein Traum. Wir würden stundenlang sprechen. Ah, da könnte man wenigstens irgendwas sagen. Aber zieh du am besten die nächste Kategorie dann. Und wir hoffen, dass es... Nee, du. Ich? Ja, ich hatte das. Ach, du hast Instrument. Ah, okay, sorry. Ah, ja. Warte, dann hole ich das bei mir mal direkt hier raus. Oh, es sind nicht mehr viele übrig. Nur noch 4 Stück. Du hast Angst. Ich habe Angst. Ich spür's. Ich raste aus, ne? Weißt du, was ich gezogen habe? Du kannst dir wahrscheinlich schon denken. Ja. Song? Lied. Oh. Aber okay, da kann man jetzt wenigstens alles sagen, was man will. Ja, wenn einem etwas einfällt dazu, ja, kann man alles sagen, was man möchte. Ja. Ja. Du hast schon 3 Sachen im Kopf? Ja, zum Beispiel. Also was... Ja. Nee, sag du. Du musst ja zuerst antworten. Stimmt. Also, was mir durch den Kopf kommt als erstes, ist aber nicht ein Stück oder ein Interpret, sondern ein Film. Mhm. Also ich dehne die Rubrik ein bisschen aus. Na gut. Und zwar ein Film, den ich mit meiner Teenagerzeit verbinde, den ich ein paar Mal gesehen habe. Und zwar war das Freaky Friday. Also ich habe Doppel-F. Deshalb ist das völlig berechtigt, dass ich jetzt das hier unterbringe. Und dort Im Film ging es ja darum, dass eben die Mutter und Tochter die Seelen tauschen oder so. Mhm. Also Mutter wird zur Tochter und umgekehrt. Aber die Tochter spielt eben auch in einer Band mit und es gibt sehr viel Musik im Film drin. Stimmt. Und damals, als ich Teenie war, fand ich diese Musik so toll. Ja, ich also auch. Also komme ich jetzt doch eben auf die Musik zurück. Ich kann jetzt nicht sagen, der Interpret heißt Freaky Friday oder ein Lied heißt Freaky Friday, aber es läuft so unter diesem Titel, unter diesem Aspekt. Ja, ich erinnere mich auch. Den Film hatte ich auf DVD. Ja. Und es war so einer der wenigen, den ich irgendwie früher auf DVD hatte. Ja. Und ich fand den auch richtig toll. Wirklich, und ich fand die Musik auch richtig toll. Ja. Und da war Lindsay Lohan auch noch cool und clean. Ja, das stimmt, da war sie noch ganz frisch. Ja. Ja, das war cool. Wie heißt denn nochmal die ihre Mutter gespielt hat? Die ist doch eigentlich auch relativ bekannt. Ja. Wie heißt sie denn? Ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Fällt mir nicht ein. Na gut, okay. Aber wer den Film kennt, der weiß, wen wir meinen. Genau. Wer ihn nicht kennt, guckt diesen Film, es sind wundervolle Lieder. Ja. Aber ihr müsst euch halt vorstellen, dass ihr 14 seid. Genau. Tauscht auch eure Körper mit irgendwie, der jünger ist. Und dann. Die waren doch bei so einem Asiaten, ne? Also in so einem asiatischen Restaurant, wo das passiert ist. Mit den Glückskeks. Genau, Glückskeks. Und dann war wie so ein Erdbeben. Und dann. Genau. Ja. Völlig realistisch. Total. Ja, mir fallen. Ich habe 2 Lieder. Ich habe ein deutsches und ein englisches. Mhm. Okay. Welches willst du zuerst? Deutsch. Okay, Deutsch. Mein deutsches Lied ist Flugzeuge im Bauch. Oh, von Oli P. Genau, es ist ja eigentlich von Herbert Grönemeyer, ne? Aber ich habe auch direkt an die Variante von Oli P. gedacht. Ja. Ah, das ist ein tolles Lied. Das mag ich. Das ist voll der Ohrwurm. Ich habe Oli P. auch letztes Jahr auf so einem eher 90er-Festival gesehen, cool. Beziehungsweise mehr gehört, weil wir sehr weit weg standen. Ja. Aber der ist schon noch eigentlich ganz cool. Also, der ist sehr sympathisch, ja. Der war auch mal im Podcast-Suche zu Gast, oder? Das stimmt, ja. Ja, irgendwie ist der ganz, ganz cool. Und das Lied ist mir irgendwie direkt eingefallen. Und ich weiß, also, ja, wahrscheinlich... Können wir dieses Lied singen? Können wir, aber machen wir das auch? Ich weiß es nicht. Nee, aber ich studiere drum wirklich gerade am Text rum. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein falsches Lied im Kopf. Hey, das geht, gib mir mein Ah, doch, dann Herz ist es so. Ja. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein genau. Herz zurück. Und dann sagt er nur so, und ich habe Flugzeuge in meinem Bauch. Weißt du, der flüstert das nur so ein bisschen. Stimmt, ja. Stimmt. Ah, ja, schönes Lied. Ja. Und das zweite Lied ist von Queen. Und zwar heißt das, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich kannte es vorher auch nicht. Das ist auch eine tolle Aussage, ne? Bevor ich es kannte, kannte ich es nicht. Also, wow. Und es heißt Friends Will Be Friends. Ah ja, Friends Will Be Friends. Ja, genau. Das haben wir nämlich auch mal im Chor gesungen. Da schließt sich jetzt der Kreis wieder zu der Anfangsstory. Ja. Und ich fand das richtig toll. Das ist ein richtig cooles Lied. Ich hatte immer Gänsehaut. Ja, vor allem eben, wenn das so ein ganzer Chor singt, das muss toll klingen. Ja, das war mega cool. Ich muss mir das gleich nochmal anhören. So ein cooles Lied. Ja, als siehst du, wir haben schwierige Rubriken. Also, ja, naja, schwierig für uns. Ja. Eben keine Nahrungsmittel. Aber es veranlasst uns doch dazu, einiges wieder mal zu hören oder zu schauen. Ja, voll. Ja. Also das ist echt, ist ein cooles Lied. Kann ich nur empfehlen. Um sich mal anzuhören. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar noch irgendwo eine Choraufnahme davon. Muss ich mal rauskramen, ob es sie irgendwo gibt. Cool. Ja, das hat schon richtig Spaß gemacht, auch zu singen. Mhm. Ja. Das glaube ich. Soll ich? Ja. Oder hast du noch was zu sagen? Nee, mir ist gerade noch ein Lied eingefallen, aber das möchte ich nicht sagen, wegen dem Wort, was da drin ist. Piep. Ja. Gut. Das F-Wort möchte ich nicht sagen. Das F-Wort. Ja. Aber doch, Maren, das muss ich... Ja? Von der Bloodhound-Gang, das Foxtrot Uniform Charlie Kilo, was ja dann abgekürzt das F-Wort ist, ne? Ja. Das fand ich früher so, also ich fand das so durchdacht, ne? Also ich fand das so cool, dass dieser Titel, also ich dachte immer so, haha, das ist so voll undercover, das verstehen nur die schlauen Leute, ne? Dass das in Wirklichkeit Funk heißt. Aber es ist schon sehr offensichtlich, aber das fand ich fand es richtig witzig, dass sie das so genannt haben. Ja. Das ist mir noch eingefallen. Okay. Jetzt. Ich habe die mal gesehen. Ich habe die mal an einem Opener gesehen. Ja. Es war leicht verstörend. Ja? Oh Gott, kann ich mir vorstellen. Also es floss sehr viel Alkohol auf der Bühne. Die tranken, glaube ich, immer Jägermeister, oder? Kann das sein? Oh nee, da will ich gar nicht drüber nachdenken über Jägermeister. Man hat mich nicht umsonst Jägermaren früher genannt. Ja. Okay, aber diese Geschichte wirst du uns bestimmt beim J. Vielleicht beim J. erzählen, genau. Ja. Okay, zieh schnell die nächste Kategorie. Ich hab schon. Ach so, und ich mach dich jetzt glücklich. Ich glaube, ich weiß. Ja, aber sag, was es ist. Kuchensorte. Cool. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Aber das Traurige ist, mir fällt gerade nichts ein. Kuchensorte mit F. Ah, so habe ich noch nie gegessen, aber ist mir gerade eingefallen. So Fanta-Kuchen. Fanta-Torte? Ich weiß nicht, wie das heißt. So ein deutsches Ding, ja. Das habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe das schon häufiger mal gehört, aber noch nie gegessen oder auch noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie das... Also, ist das wirklich mit Fanta? Also, du weißt es wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber ja, es hat mir mal jemand erklärt und ich glaube, da ist wirklich Fanta drin. Aber ich finde das... Also, nee. Nee? Ich weiß nicht. Nee, das bringe ich in meinem Kopf nicht zusammen. Kuchen mit Fanta. Nee, aber eigentlich an sich ist es ja, na gut, am Ende ist es auch irgendwie nur Zucker mit ein bisschen Geschmack und macht den Teig so ein bisschen fluffig, weil es Kohlensäure hat. Ja. Aber ja, die Vorstellung ist schon komisch, dass man da irgendwie so Fanta reinkippt. Ja. Also aber ich glaube, ich werde ihn nicht backen. Ich hätte jetzt voll Lust, den mal zu backen, weil ich die Vorstellung lustig finde. Ja, aber ich bin doch immer noch zuckerfrei. Das ist doch nur Ostern, komm! Ja, mal gucken, wie lange ich das noch durchziehe, aber ja. Aber du lebst noch. Also. Ja, aber im Moment ist es schlimm. Es geht. Im Moment ist es anstrengend schon zu leben. Okay. Ja. Oh. Deshalb im Moment kein Fanta-Kuchen für mich. Gut. Also schnell aus den Gedanken streichen. Ja, fällt dir denn noch ein anderer Kuchen ein? Ja, halt irgendwas mit Frischkäse. Ja, das hatte ich auch eben gedacht. Ja. Aber mir, ja. Ja, aber da kannst du auch alles Mögliche machen, ne? Mit Frischkäse. Es ist so. Also Frischkäse ist ja dann eigentlich einfach ein Cheesecake. Das stimmt, ja. Aber heißt halt dann Cheesecake. Ja. Und nicht Fiefcake. Also. Fiefcake. Ich wollte auch gerade Philadelphia-Torte sagen, aber dann ist mir aufgefallen, das schreiben wir mit PH. Aber wer weiß, wie lange noch, weil, oh ne, Gott, ja, wir wissen, stimmt. F ist im Vormarsch. Ja. Oder halt einfach fluffiger Kuchen. Einfach fluffiger Kuchen, ja. Ja. Magst du das lieber, wenn die Kuchen kompakt sind oder wenn sie fluffig sind? Kommt drauf an. Warte, ich muss kurz überlegen. Ja, ich glaube eher, ja, doch, ich glaube eher fluffig. Aber ja, nee, es kommt wirklich drauf an. Ja. Jetzt so Muffins oder so, ist schon geil, wenn die so ein bisschen fluffig sind, finde ich. Mhm. Aber zum Beispiel, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Ja, so ein Käsekuchen oder so, muss der fluffig sein? Also, ich muss sagen, Käsekuchen wird bei mir immer fluffig oder aber okay, eben fast ein bisschen zu fluffig, finde ich. Ah, okay. Also ich mag Käsekuchen eigentlich lieber, wenn es kompakt ist, also so schön cremig und so. Mhm. Aber mit meiner tollen roten Küchenmaschine schlage ich halt wird's die Eier so schaumig und dann wird es fluffig. Ja, ja, okay. Und was auch kompakt sein muss, sind Schokoladenkuchen. Oh ja, oder ja, stimmt, auch so Brownies oder so. Mhm. Die müssen so richtig schön klebrig und saftig fest sein, ja. Ja. Oh Gott, das macht mein Verlangen nach Zucker nicht besser. Was darfst du essen? Käse, Käse, Käse. Toll. Oh. Ich habe eben beziehungsweise nicht einen, mittlerweile sind sogar fünf, habe ich fünf Chips gegessen. Wow. Die aber halt nur mit Salz sind. Mhm. Also so geriffelte Chips mit Salz. Mhm. Ja. Das klingt das war nicht glücklich. Das war ganz okay. Also ja, ist ja eigentlich ist es ganz lecker. Vor allem Chips machen halt auch so mega süchtig. Deshalb habe ich halt auch fünf gegessen, ne? Weil ja, ja, ich konnte nach dem ersten nicht aufhören. Aber nee, ist halt auch nicht das gleiche wie irgendwas ist halt Süßes. Nur Salz. Also ja. Aber ich würde noch kurz gern was einschieben. Du kannst dir sonst die Ohren zuhalten. Nee, mach ruhig. Ich bin stark. Okay. Bin willensstark, ich schaff das. Wir machen hier eigentlich auch ein Mentaltraining mit dir. Oh ja, total. Kostenlos ist es. In Wirklichkeit bin Im ich auch gefesselt, Monat. Damit ich nichts. Ja. Genau. Aber du machst ganz toll mit, Maren. Ganz toll. Danke. Eben, genau. Bevor wir jetzt begonnen haben aufzunehmen, habe ich noch mein Mitbringsel aus Deutschland gegessen, weil ich war diese Woche ja in F wie Freiburg zu Besuch, ne? Und immer wenn ich in Deutschland bin, muss ich mir was mitbringen oder eher nach Hause nehmen mit Mohn, weil ich liebe Mohn. Und in der Schweiz gibt's halt keine Gebäcke mit Mohn, das kennen wir so nicht. Es gibt diese Brötchen, wo halt ein bisschen trockener Mohn drüber gestreut wird, aber nicht Gebäcke. Und ja, okay. Jetzt habe ich vorhin so eine Mohnschnitte gegessen mit richtig, richtig viel Mohnzeugs drin und oben dran so Streusel und das war so lecker. Mm. Ja. Mm. Ja, okay, damit kannst du mich nicht verführen. Also finde ich ganz lecker, aber würde ich mir, glaube ich, also das würde ich jetzt nicht gerade essen. Okay. Dann kann ich ja noch ein bisschen weiter schwärmen. Ja. Nein, ist okay. Oh Gott, jetzt musste ich gähnen. Entschuldigung, ist schon so es spät. Ist auch schon spät. Genau. Schon halb zehn. Denk an den Fun-Freitag. Ja, der wird, glaube ich, bei mir nicht mehr so funny. Oh. Ja, mal gucken. Ja, meinst du, sollen wir noch eine machen? Wie viele oder haben wir noch? Wir haben noch zwei übrig. Wir können natürlich auch beide machen. Wollen wir zwei Kurzrunden? Ja, Okay, dann... Dann haben wir nämlich alle Kategorien einmal durch. Ja, wenn da draußen, hallo, ihr da draußen, wenn da irgendwer noch ist und uns noch irgendeine tolle Kategorie sagen will, die wir hinzufügen sollen, ne, immer her damit. Ja, gerne. Das sind jetzt nur so die, ja, die ersten 30, mehr oder weniger, die uns so eingefallen sind. Und wir haben ja auch gemerkt, dass einige davon gar nicht mal so gut sind. Gar nicht mal so gut, ja. Das ist eine nette Beschreibung. Ja, ich habe schon eins gezogen. Und zwar ist es das Kleidungsstück. Ah, ja. Ja, ich habe schon was. Hast du auch was? Sag du. Das Flanellhemd. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das ist mir als erstes in den Kopf gekommen. Ja. Das ist eben mit B. Aber wenn ich den Anfang weglasse, wäre es Faltenhose. Ah, okay. Lass mir gerade so durchgehen. Genau, irgendwas mit Falten. Ja. Ja. Ja, irgendwas mit Falten. Faltenrock. Faltenrock, stimmt. Ja. Stimmt. Oder hab ich nicht. Ich überlege gerade. Nee, ich auch nicht. Dafür habe ich aber Flanellen. Wirklich? Also so, das sind doch eigentlich so, ja, so umgangssprachlich so Holzfällerhemden, oder nicht? Ah, sind es die? Ich hatte andere im Kopf. Ich weiß es aber auch gerade nicht aber genau. Aber ich bin kein Hemden... Kein Hemden-Experte? Nee, leider nicht. Also ich würde sagen, es ist so ein Holzfällerhemd so ein bisschen. Also so ein kariertes Hemd halt. Und ich hatte bei Flanellhemd so ganz ein leichtes im Kopf. Ja, das kann auch sein. Jetzt muss ich aber googeln hier. Wie haben die Leute früher Podcasts aufgenommen, als sie noch nicht googeln konnten? Nee, also hier steht, ursprünglich wurden Flanellhemden in Nordamerika als Arbeitshemden produziert. Okay, gut. Vor allem für Land- und Waldarbeiter. Okay, also, dann muss ich das bei mir neu verknüpfen. Ja. Ja, mir sind es halt eher Blusen als Hemden, aber da habe ich schon einige von. Also, cool. Ich habe eine Zeit lang in einem Klamottengeschäft gearbeitet und da gab es dann mal irgendwie so eine Zeit, wo es so ganz viele von diesen Hemden, also von diesen Blusen gab. Ja. In ganz verschiedenen Mustern und so, aber alle vom Schnitt gleich. Und da habe ich mir richtig viele von gekauft. Deshalb habe ich jetzt hier einige von hängen. Nicht schlecht. Aber alle irgendwie kariert, ja. Ja. Aber irgendwie ziehe ich die nicht mehr an. Ich weiß auch nicht. Okay. Mal gucken, ob die Zeit irgendwann nochmal wiederkommt. Wird bestimmt wieder mal modisch sein oder so. Ja. Ja. Ja, und der Faltenrock? Ich habe da irgendwie als erstes kommen, dann ist es irgendwie sowas Altmodisches, oder? Aber ist es eigentlich gar nicht so unbedingt. Aber ich verknüpfe es auch mit altmodisch, mit Großmüttern. Ja, so genau. Knielang, also über das Knie so halb lang. Und dann so Nylonstrümpfe. Und ja, und die Sandalen. Genau. Aber so. Genau. Ja. Aber ja, eigentlich können Faltenröcke, glaube ich, auch ganz schön sein. Wenn du halt keine Oma bist. Wenn man es weiß, wie zu kombinieren, ja. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also du bist definitiv besser in Klamotten als ich. Meinst du? Ja. Danke. Ich nehme es einfach mal als Kompliment. Du gerne. Du mobbst mich zu Beginn und ich lobe dich am Schluss. Das ist doch gut. Eine gute Aufteilung. Ja. Ja, aber wir haben jetzt noch die allerletzte Kategorie und ich weiß schon, was es ist. Ja, also es ist super. Ich finde es super, mit dieser abzuschließen. Ja. Also quasi die ganzen Karten auch damit abzuschließen fürs Erste. Ja. Und zwar ist es die Überraschungskategorie. Ja, und die beinhaltet, dass wir einfach, wenn jetzt irgendein Wort uns auf der Zunge liegt, mit F, jetzt loswerden können. Genau. Und zwar jetzt, mit F. Streck mal deine Zunge raus, ich sehe noch nichts. Ein Happel raufgestreckt. boah, jetzt, warte. Nee, das schreibt man nicht mit F. Was willst du sagen? Vogel? Nee, Fokuhila. Ach so, okay, das ist das Vogel-V. Ja. Vielleicht, ich überlege gerade was. Ja, Freitag haben wir halt schon gesagt, ne, war jetzt Freitag. Genau, auch Fun-Freitag halt haben wir schon gesagt. Fun-Freitag, Freaky Friday. Freaky Friday. Das schneiden wir gleich alles raus. Definitiv. Die langen Pausen. Wir sind so kreativ. Ja, das ist auch nicht, das ist streng genommen. Also die Maren, die gerade vielleicht so 5, 6 Jahre alt ist und schreiben lernt, die würde das Wort Pferd sagen, weil ich konnte früher nicht verstehen, wieso das mit PF geschrieben wird. Ja. Für mich Also da war ich richtig sauer, weil ich mir so dachte, warum schreibt man das mit PF, aber man sagt Pferd. Aber eigentlich sagt man natürlich auch Pferd. Aber Ja. Ne, das sagt ja irgendwie keiner so richtig. Also beziehungsweise das P geht so ein bisschen unter. Und ich habe mir immer gedacht, das ist doch irgendwie doof. Woher soll ich denn wissen, wie man sowas schreibt, wenn das gar nicht so ausgesprochen wird? Das hat mich immer geärgert. Das kann ich nachvollziehen. Das ist doof. Das ist mein F-Wort. Ich habe ein F-Wort, das man aber nicht mit F schreibt. Also eigentlich wie deins. Also, ja. Aber es ist echt. Und zwar etwas aus dem FF können. Oh ja. Warum sagt man das? Keine Ahnung. Also es ist ja eigentlich wäre es ja ein Doppel-F, aber man schreibt es halt mit E-F-F, E-F-F. Stimmt. Also lautsprachlich. Stimmt. Aber woher kommt das? Ich weiß es nicht. Das müssen wir nochmal herausfinden. Aber ja, das ist... Das wird unser Intro-Text auf der Website. Ja, auf jeden Fall. Und hast du vielleicht noch irgendwas auf Schweizerdeutsch mit F für uns? So ganz spontan? So total spontan fällt mir da natürlich gerade ein. Oh Gott, ich kann so gut mit Druck umgehen. Ja, kein Druck, wir schneiden das raus. Sehr gut. Ich würde sagen, Fiedabe. Also das kennt ihr auch. Feierabend. Ah, okay. Ja, okay. Weil nach dem Fiedabe kann man endlich ins Apero. Sag mal das ins Apero. Kann man ins Apero? Ja, wir können ins Apero und wir können auf den Bus. Ihr Verrückten. Und wir können der F. Ich kann der F, ja. Ja, aber der Feierabend ist doch ein schönes Ende. Gell? Um Schluss zu machen. Gell. Mit dem Dacht F. Ich mir auch. Ja. Ja. Was kommt nach dem F? Das G, oder? A, B, C, D, E, F, G. F, G. Du musst dir auch immer das Alphabet aufsagen, oder? Ja, aber auch nur, also man hat so ein paar Punkte. Stimmt. An denen man anfangen kann. Also, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt das O wissen will, dann weiß ich MNO. Da muss ich nicht beim A anfangen. Genau. Aber ja, bei manchen Sachen muss man nochmal nachdenken. Das beherrschen wir nicht aus dem FF. Okay, das war's, oder? Das war's. Okay. Ciao. Ciao.